Herzlich willkommen zu Fadentext, einem Strickpodcast, in dem ich meine aktuellen Projekte vorstelle, Designer und Anleitungen bespreche und Techniktipps teile. Ja, hallo. Schön, dass wir uns in diesem Jahr nochmal hören. Diese Folge heißt Mischmasch, weil ich zum einen relativ inspirationslos bin zurzeit und zum anderen gerade auch erst so ein bisschen zurückgekehrt bin aus 3-4 Tagen professioneller Vollzeit-Faulenzerei. Ich habe vorhin erstmal angefangen, so ein bisschen die Wohnung und vor allen Dingen auch meinen Schreibtisch zu entstauben und entmüllen und versuche jetzt ein bisschen in meinen Alltag zurückzufinden. Von daher hoffe ich, ihr vergebt es mir, wenn die Folge ein bisschen unstrukturiert daherkommt. Aber mir war es wichtig, doch nochmal in diesem Jahr aufzunehmen und ich wollte auch total gerne mitmachen bei dem faserverrückten Jahresrückblick, den Distel so schön mit erstellt hat oder wofür sie die Vorlage erstellt hat und wozu sie angestoßen hat, weil ich das auch eine total schöne Art finde, nochmal so ein bisschen auf das Jahr zurückzublicken. Jawohl. Zuerst nochmal das Dankeschön. Ich möchte mich bedanken bei Julia401, bei Micha3, bei Käthe, Frau Leo, Tini, Schlumpfine, Jagoria, Irina und Wollmoppelchen. Und dann wollte ich an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes extra Dankeschön an Tini loswerden, die zum einen dieses Jahr schon die MMM-Aktion in unserer Podcasting-Gruppe organisiert hat, das ganze Jahr über und auf ihre private Zeit so ein bisschen geopfert hat und die sich jetzt aber darüber hinaus auch noch bereit erklärt hat, das nächstes Jahr wieder zu machen. Und ich nehme so gern an dieser Aktion teil. Das ist sowas, was mich so schön bei der Stange hält, was mir Raum gibt, so ein bisschen meine Projekte zu planen, aber mir trotzdem auch genug Platz lässt für meine eigenen Ideen. Und ich hoffe, dass die Aktion nächstes Jahr mindestens genauso schön wird wie dieses, aber ich gehe da fest davon aus. Also Tini, vielen lieben Dank nochmal. Und dann wollte ich mich auch nochmal bedanken bei Unikofora und Wollreich, weil eine Hörerin so ein bisschen Probleme hatte, meine Podcast-Folgen herunterzuladen. Und die beiden haben sich so bemüht und haben ihr mit so viel Geduld da beim Troubleshooting geholfen. Ich hatte ja selber leider keine Zeit, ich war unterwegs, aber als ich das im Nachhinein so alles gelesen habe, da war ich richtig baff mal wieder, wie konstruktiv und schön die Kommunikation in unserer Gruppe so abläuft. Und das hat mich total positiv gestimmt, gerade weil ja man im Alltag so viele Situationen erlebt, wo Leute aneinander vorbeireden oder wo aus Mücken echt Elefanten gemacht werden oder was auch immer. Und da finde ich sowas immer so ein richtig schönes Erlebnis. Vielen Dank, ihr beiden. Gut, dann komme ich trotzdem mal schnell zu meinen aktuellen Projekten. So ein ganz kleines bisschen Struktur ist ja auch nicht schlecht. Ich habe einen Pullover fertig bekommen. Yay! Ich freue mich total. Das ist eigentlich so ein ganz schnöder Rollkragenpullover. Jetzt hat er an sich erstmal nichts Besonderes. Aber er hat unten so einen schrägen Saum und oberhalb dieses Saums so drei Lochmuster rein. Die Anleitung nennt sich Black Wattle und ist von Judy Bryan. Und ich habe dafür das Garn Holst Coast doppelt verstrickt in so einem gedämpften Lila. Ja, ich habe mit diesem Pullover-Projekt inoffiziell am Nani Swaymo teilgenommen. Also so heißt die Aktion, wo mehrere Mitglieder beschließen, einmal, also im November, einen Pullover zu stricken, der mindestens 50.000 Maschen hat. Ich habe ganz lang überlegt, ob ich auch daran teilnehmen soll, weil die Aktion so verrückt war, dass ich sie schon wieder total gut fand. Aber so ein Blick auf meinen Arbeitsvolumen im November hat mich dann doch davon abgehalten. Also das hört sich immer so an, als wäre ich jetzt hier eine Führungskraft in einem Hightech-Unternehmen. Nee, also, aber ja, ich finde, das hört sich immer so an, wenn ich das sage, als ob ich jetzt dermaßen viel zu tun hätte. Das ist eigentlich gar nicht der Fall, aber für mich ist es so, wenn ich dann an so einem Projekt mich anmelde, dann habe ich immer den Ehrgeiz, das auch wirklich zu schaffen. Und dann gehen da halt zur Not auch mal ein paar Nächte schlaflos drauf und das wollte ich diesmal einfach nicht. Nichtsdestotrotz hat es total viel Spaß gemacht, immer mal wieder in den Thread zu gucken und quasi von der Seitenbank aus mitzustricken. Und der Witz ist, dass ich dann tatsächlich das auch fast geschafft hätte. Also ich wäre fast im November mit dem Pullover fertig geworden. Bloß die letzte Lochmusterreihe, die hat mich dann aus dem Plan gehauen. Also das ist nicht so eine ganz normale Eyelet-Reihe, wo man quasi nur zwei Maschen rechts zusammenstrickt und dann einen Umschlag macht. Nein, man strickt, jetzt muss ich mal überlegen, ob ich das wieder auf die Reihe kriege. Also man strickt zwei Maschen immer zusammen, das ist wohl richtig und macht auch Umschläge. Und dann in der nächsten Reihe nimmt man diesen Umschlag und diese rechts zusammengestrickten Maschen und verdreht die miteinander und strickt die dann nochmal verschränkt irgendwie ab. Also ich habe sie auf jeden Fall verschränkt abgestrickt, weil das schöner aussah. Was aber dann auch daran resultiert hat, dass ich für eine Reihe eine Stunde gebraucht habe oder vielleicht sogar anderthalb, ja. Kann sein. Auf jeden Fall eine halbe Ewigkeit. Das Ergebnis rechtfertigt das total, keine Frage. Aber ich habe es halt nicht mehr geschafft, wobei, whatever. Ich meine, ich hatte mich ja eigentlich auch gar nicht offiziell angemeldet. Nur mein Mann hat sich so ein bisschen über mich lustig gemacht, weil ich vorher so lange überlegt habe, ob ich da mitmachen soll und weil ich mir dann auch irgendwie überlegt habe, wie ich jetzt am besten ausrechne, wie viele Maschen mein Pullover hat und mir da ich schon da fast mit Excel auseinandergesetzt habe. Und am Ende habe ich es dann doch nicht gemacht, aber ja. Egal, ich bin soweit glücklich und zufrieden mit dem Pullover, den habe ich jetzt erstmal. Ich habe das erste Mal Holst Coast verstrickt und ja, ich bin nicht sicher, ob ich das nochmal so machen würde, weil ich habe den Pullover jetzt so im letzten Monat schon ein paar Mal angehabt und er pillt doch schon ganz doll unter den Achseln, so an den üblichen Stellen. Wobei ich momentan noch hoffe, dass es vielleicht nur die Anfangspillerei ist und dass, wenn man das dann wegrasiert hat, also ich habe so einen Wollfusselrasierer mir mal gekauft bei Chibo. Also ich hoffe, dass, wenn die Fusseln dann einmal weg sind, dass er dann gar nicht mehr fusselt. Das sagt man ja, glaube ich, auch von den Madlintosh-Garnen oder von vielen Garnen, dass die am Anfang ganz doll pillen, aber dann gar nicht mehr so. Also darauf hoffe ich. Ja, die Haptik vom Garn fand ich halt auch komisch. Die hat sich so ein bisschen trocken angefühlt. Das liegt aber, denke ich, auch an dem hohen Baumwollanteil. Und ja, am besten hört ihr sowieso nicht auf meine Mäkelei, weil man kann es mir im Moment auch haptisch nicht so recht machen. Also ich habe neulich Socken verstrickt und das Sockengarn, das fand ich auch zu glatt irgendwie. Stehe ich im Moment mehr so auf die Wollarten, die so ein bisschen Woolies, sagt man auf Englisch, also die so ein bisschen mehr Charakter haben und dann notfalls halt auch kratzen. Aber das stört mich dann im Zweifelsfall weniger als so ganz glatte Garne, wo ich aber dann das Gefühl habe, ich verstricke Bindfaden oder so. Das finde ich dann immer ganz komisch. Ja, zu der Anleitung. Insgesamt fand ich die Anleitung echt total gut. Also was ich total toll fand, war, dass die Designerin nochmal extra dazu geschrieben hat, wo sie bestimmte Anpassungen zum Beispiel für die Taille vorgenommen hat und auch nochmal geschrieben hat, was man selber machen kann, wie man das selber ändern kann. Manche Sachen weiß ich zwar mittlerweile auch selber, aber manche Angaben ersparen einem einfach nochmal ein bisschen Rechnerei und das fand ich total vorausschauend und nett von ihr. Vor allen Dingen auch der untere Saum hat mir sehr gut gefallen und ja, also das fand ich insgesamt, war ich da total zufrieden damit. Was mir nicht so gut gefallen hat, war die Schulterkonstruktion. Also im Design oder in der Anleitung steht, es handelt sich um Set-in-Sleeves und ich denke, die Schulterkonstruktion soll auch eingesetzte Ärmel vortäuschen, indem sie relativ weit außen sitzt und gerade nach unten verläuft. Das tut sie aber de facto nicht, sondern man strickt den Rollkragen und dann macht man halt Raglan-artige Zunahmen, bis man den Schulterpunkt erreicht hat und dann gerät es gerade runter. So, also die Schulterlinie verläuft dann gerade runter und das sieht an mir einfach blöd aus, wie ich jetzt persönlich finde. Also andere mögen das total okay finden oder wie auch immer, aber ich finde es halt auch wichtig, dass wenn man schon was für sich strickt, sich auch echt wohlfühlt in dem Ding. Und ja, ich würde für mich die Konstruktion so nicht mehr nachstricken. Ich muss aber auch sagen, die Anleitung hat mich, ich weiß nicht, 6 oder 7 Euro gekostet, wobei, naja, ich habe sie geschenkt bekommen, aber trotzdem, die kostet ungefähr 7 Euro. Und wenn man überlegt, was so eine Tuchanleitung mittlerweile kostet, die ist ungefähr auch bei 7, 8 Euro schon fast. Da finde ich den Unterschied schon echt krass. Also bei einem Pullover-Pattern, da muss man ja so viel nochmal mit angeben. Also was man, welche Änderungen man machen kann. Und ist auch auf verschiedene Größen einfach ausgelegt. Und so ein Tuch ist da doch relativ einfach dagegen. Würde ich jetzt mal behaupten. Von daher, wie gesagt, bin ich da nach wie vor super zufrieden mit. Ja, gibt mir auf jeden Fall Inspiration, vielleicht nochmal sowas zu stricken. Auf jeden Fall den schiefen Saum, der hat mir gut gefallen. Und dann würde ich halt einfach oben eine andere Konstruktion machen, aber das ist dann auch keine Kunst. Ja, das ist fertig geworden und dann hatte ich ja eigentlich vor, jetzt jeden Monat im Rahmen der MMM-Aktion ein Projekt fertig zu bekommen. Und da ist noch so ein paar Kniestrümpfe aus Restwolle, das seit Mai irgendwie darauf wartet, mal fertiggestellt zu werden. Das ist aus so neonfarbenem Sockengarn in Uni und in handgefärbter Wolle. Und ich stricke diese Kniestrümpfe im Broken Seed Stitch Muster von Hannah Le Verniemi. Aber ja, ich weiß noch nicht, ob ich diese Kniestrümpfe diesen Monat fertig mache, um ehrlich zu sein. Weil jetzt habe ich halt auch Freizeit oder ein bisschen, ja, freie Zeit. Und da habe ich auch Zeit, ein bisschen kompliziertere Anleitungen zu stricken oder so. Und dann möchte ich nicht so alle Kniestrümpfe runter stricken. Vor allen Dingen macht mir das ehrlich gesagt im Moment echt null Spaß. Also Sockenstricken macht mir im Moment null Spaß. Die andere Seite ist natürlich, dass ich ewig viel Sockenwolle im Stash habe und den eigentlich auch mal reduzieren wollte und nicht nur, indem ich jetzt Sachen weggebe. Von daher mal gucken. Also ich habe jetzt einen Kniestrumpf fertig und der andere ist auch schon fast fertig. Es fehlt eigentlich praktisch nur noch das Bündchen und eigentlich ist es, glaube ich, auch so ein bisschen lächerlich, dass ich da das jetzt so hinauszögere. Aber das kennt ihr bestimmt, dass manchmal so ein Bündchen so lange dauern kann wie 2 Ärmel von einem Pullover. Also so geht es mir jedenfalls gerade. Genau. Ja, und dann komme ich mal ganz schnell zu meiner neuen Leidenschaft. Also ich bin ja jetzt auch gerade total auf dem Oberteile-Strick-Kurs. Und zwar habe ich eine neue Jacke angefangen. Die nennt sich Breaking the Waves und ist von Justina Lokowska. Eine total schöne Jacke mit offenen Fronten. Ja, mit offenen Vorderteilen, die sich überlappen. Und diese Vorderteile, die sich überlappen, die werden seitwärts angestrickt. Also man strickt zuerst das Rückenteil und dann nimmt man an den Seitenkanten rechts und links Maschen auf und strickt jeweils eine Vorderfront quasi, die sich bis zu der anderen Schulter, bis zur anderen Schulter reicht, sodass sie sich, wie schon gesagt, überlappen. Die Designerin hat einem noch die Option gestellt, dass man einen Gürtel dazu stricken kann, aber ich bin gerade am Überlegen, ob ich vielleicht einfach oben rechts an der Schulter und links so 2 Knöpfe einfach nochmal oder 2 Knopflöcher einstricke, damit ich die einfach so überknöpfen kann. Ja, also ich habe diese Anleitung gesehen und dann war es schon um mich geschehen, also dann musste ich das quasi sofort anschlagen und ich hatte auch noch passende Wolle, die habe ich mir erst vor ein paar Wochen gekauft und zwar ist es wieder von der Firma Holst. Ich könnte eigentlich langsam von denen auch mal, Werbeeinnahmen oder so fordern, ne? Vielleicht mache ich das mal. Nee, also es ist aus der Holz Noble. Also die Noble verstricke ich super, super gerne. Das ist so eine ganz weiche Wolle mit 5% Kaschmiranteil. Das blüht eigentlich hinterher nochmal ganz schön auf und wird weich. Also es ist, flufft nicht megamäßig auf, aber das Strickbild wird auf jeden Fall regelmäßiger. Und ja, da bin ich gerade dabei, das fröhlich vor mich hin zu stricken. Ich bin auch mit dem Rückenteil jetzt schon richtig weit. Ich habe vor ein paar Tagen angefangen und dann habe ich mir, so wie es bei mir jetzt mittlerweile Tradition ist, die lange Version von Pride and Prejudice gegönnt mit Colin Firth und Jennifer Ely. Und die geht 8 Stunden. Und in der Zeit, ja, da strickt man schon ordentlich was runter, das kann ich euch sagen. Ja, ich habe ja bei mir immer das Problem, dass die rechten und die linken Reihen unterschiedlich groß werden. Also da ist mit der Fadenspannung, habe ich da immer noch Probleme. Aber seitdem ich jetzt die neuen Nadeln habe von Xiao Guo, läuft es deutlich besser, weil ich einfach, also ich stricke die rechten Reihen immer ein bisschen lockerer als die linken wohl und dadurch sind die rechten Maschen bei mir größer als die linken. Und das habe ich jetzt aber damit gelöst, dass ich einfach ein bisschen eine kleinere Nadelstärke nehme für die rechten Maschen und die auch immer ganz, ganz vorne an der Spitze abstricke. Und das geht natürlich jetzt deutlich besser mit diesen Xiao Guo Lace Nadeln, weil die halt so eine längere Spitze haben. Es geht mit Haya Haya bestimmt auch super. Auf jeden Fall hat das nochmal geholfen, so ein bisschen die Fadenspannung zu regulieren. Und ich hoffe, dass wenn ich die Jacke dann wasche, dass dann dieser Rechts-Links-Unterschied vollkommen weg ist. Also jetzt gerade sieht man ihn nur ganz leicht, aber nicht doll. Und jetzt kann ich noch damit leben. Ja, genau, das, ja, da bin ich gerade voll dabei. Und ansonsten habe ich noch diverse Wips hier rumfliegen, also 2 Socken angefangene. Davon ist ein paar diese Kniestrümpfe, ein anderes Paar waren so Verlegenheitssocken, die ich mal unterwegs angeschlagen hatte. Und dann gibt es eben noch ein angefangenes Lace-Tuch, wo ich mir auch erstmal überlegen musste, wie ich das vergrößern möchte. Das Rätsel habe ich aber mittlerweile gelöst, aber ja, nach wie vor ruhen diese Wips auch weiterhin erstmal als Wips, weil ich total zufrieden gerade bin mit dieser Jacke und auch so ein bisschen im Flow und ja, deswegen belasse ich es jetzt auch erstmal dabei. Die Jacke wird knallrot, ist ein richtig schönes Rot für den Frühling. Und ich habe dieses Jahr gemerkt, was total cool ist so antizyklisches Stricken. Also so eine ganz dicke, warme Winterjacke, die habe ich auch im März oder so erst beendet, als es dann eigentlich schon wieder zu warm war, die anzuziehen. Und aber auf der anderen Seite hat man dann eben schon was im Schrank liegen, wenn es dann wieder kälter wird. Und so hoffe ich jetzt auch, dass ich diesen Cardigan fertig bekomme, zumindest so bis März, Frühling, dass wenn es dann wärmer wird, dass ich den gut anziehen kann. Und ich freue mich da auch schon total drauf. Ansonsten hatte ich ja so ein bisschen in der letzten Folge erzählt, dass ich am Überlegen war mit Planung für nächstes Jahr, dass ich nochmal meine Favoriten durchgehen wollte und so. Und das habe ich so ein bisschen halbherzig jetzt versucht, aber irgendwie ist es zurzeit so, dass nicht so wirklich meine Begeisterung weckt. Ich bin eher, also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie aufräumen müsste, würde ich wahrscheinlich alles aus meiner Queue rausschmeißen und aus meinen Favorites, weil mir so nichts so richtig gut gefällt. Und wenn man jetzt in den Anleitungsbereich guckt, da waren ja tagelang erstmal nur so Mützen gehypt, wo man sich so einen schicken Haarknoten durchziehen kann. Und auch ganz viele Tücher und so. Und ja, da war ich jetzt erstmal nicht so angetan von. Aber ich glaube, das ist auch nicht weiter schlimm. Ich habe ja, wie gesagt, dann hier noch genug Wips rumfliegen und so. Von daher, vielleicht lasse ich das erstmal mit der Planung und stricke erstmal ein bisschen so nach Instinkt. Also das habe ich letztes Jahr auch gemacht. Da habe ich mich mal darauf konzentriert, nicht so viel bei Ravelry immer rumzusurfen und zu faven, sondern stattdessen vielleicht einfach mal zu stricken, was ich da habe. Und das hat mir total gut gefallen. Und das hat mich jetzt so im Rückblick auch richtig weit gebracht. würde ich gerne zu meiner Version des faserverrückten Jahresrückblicks kommen. Und werde jetzt einfach mal so ein bisschen diese Liste abarbeiten, die Distel uns dafür zur Verfügung gestellt hat. Und werde es so grob und in loser Reihenfolge da meinen Senf dazugeben. Die Highlights. Die Highlights im Jahr 2016 war definitiv zum einen die Decke für meine Schwester, die ich tatsächlich fertig bekommen habe. Also da bin ich unheimlich stolz auf mich, weil das so ein langes Projekt war und ich eigentlich relativ schlecht darin bin, Sachen langfristig durchzuziehen. Vor allen Dingen bin ich jemand, der sich schnell demotivieren lässt, glaube ich. Und da hatte ich dann auch vielleicht Glück, dass alles ganz gut gelaufen ist mit dem Stricken und Aneinandernähen und dass ich da keine Unfälle hatte. Aber wie gesagt, ich bin nach wie vor da stolz auf mich, dass ich das hinbekommen habe. Dann mein zweites ganz, ganz großes Highlight war eine Jacke, die ich bestimmt schon vor 3 oder 4 Jahren gefaved habe bei Ravelry und die dann trotzdem so lange in der Liste lag und dass ich die jetzt endlich mal angegangen bin und dass die ganz genau so geworden ist, letzten Endes, wie ich sie wollte. Ja, da bin ich total stolz darauf, vor allen Dingen, weil ich die einfach angepasst habe auf meine Figur, weil ich da einfach so ein bisschen meine eigenen Berechnungen und Ideen eingebracht habe und ich nicht ribbeln musste. Das ist krass. Also ich habe meine erste Strickjacke 2013, glaube ich, gestrickt und Strickenjacken waren für mich immer so ein bisschen ein Fluch. Das hat nie geklappt. An denen habe ich immer Ewigkeiten rumgefriemelt, bis die Wolle schon nicht mehr gut war, so nach dem Motto. Und hinterher sind die doch im Müll gelandet. Ich glaube, das ist mit zwei Jacken ist es passiert. Das hört sich vielleicht nicht viel an, aber wenn man an einer Jacke 6 Monate rumstrickt und ribbelt und rumstrickt und ribbelt und rumstrickt, dann sind das de facto 4 Jacken. Und da bin ich total stolz auf mich, dass das geklappt hat. Und mein Hintergedanke bei der Aktion war auch so ein bisschen, endlich mir selber beizubringen, Sachen, die ich haben möchte, so zu stricken, dass sie mir passen und mir gefallen. Und ja, das hat einfach geklappt. Und auch mir selber beizubringen, dass es nicht schwierig ist. Also diese Hürde, diese mentale Hürde wegzunehmen, dass man denkt, oh, das kriegst du nie hin und dann gar nicht erst anfängt. Also das hat mich super motiviert dieses Jahr, dass das geklappt hat. Und ich hoffe, dass ich das ein bisschen für zukünftige Projekte mitnehmen kann. Dieses Gefühl, dass ich das machen kann und dass es nicht ein riesen, riesen schwerer Act werden muss. Ja, ansonsten habe ich etwas Neues ausprobiert oder gelernt. Ja, also wie ich gerade schon erwähnt habe, ich habe so ein bisschen gelernt, mich auf meinen Instinkt zu verlassen und freie Schnauze nach eigenen Berechnungen Muster abgewandelt. Und ich habe auch gelernt, so ein bisschen die Konstruktion so zu machen, wie ich das möchte. Egal, ob andere jetzt sagen, das sieht doch so und so gut aus. Ich habe gelernt, dass es besser ist, für mich zur Not einmal mehr zu ribbeln und das dann ganz genau so zu haben, wie ich das möchte, als da zu viel auf andere zu hören oder mich auch auf andere Angaben zu verlassen. Ja, und das hat mir total viel Selbstvertrauen auch gegeben, auch wenn sich das jetzt blöd anhört. Ich meine, ich werde wahrscheinlich nie die große Strickdesignerin. Ich werde, glaube ich, auch nie ein Muster entwerfen. Dazu bin ich zu wenig Ästhet oder ja, es gibt auch einfach genug schöne Anleitungen. Aber so dieses Selbstvertrauen zu haben, sowas zu sehen und zu denken, ach, die Inspiration greife ich jetzt auf und dann mache ich das aber so und so und da ganz anders. Also sich das zuzutrauen, das ist ein richtig cooles Gefühl. Und ich glaube, ich habe dafür jetzt auch länger gebraucht für diesen Lernprozess als andere. Aber vielleicht ist es auch einfach wichtig, dass man an diesen Punkt kommt. Und es ist vielleicht nicht so wichtig, wann man an diesen Punkt kommt, dass man sich sowas zutrauen kann. Die schlimmsten Reinfälle. dreimal auf Holz geklopft, 2016 hatte ich tatsächlich keine Reinfälle. Ich habe lange darüber nachgedacht, aber es gibt da wirklich nichts. Also ich musste auch auffällig wenig ribbeln dieses Jahr. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen für nächstes Jahr, aber ich habe selten so wenig geribbelt. Oder wenn, dann ist es mir nicht so aufgefallen. Keine Ahnung, also dieses Jahr war eigentlich total super. Vielleicht war aber auch dieses Jahr ein Ausgleich für 2015, wo ich Sachen echt ganz, ganz oft habe ribbeln müssen und wo ich dann hinterher doch mit einem nicht befriedigenden Ergebnis entlohnt worden bin. Von daher, vielleicht war das jetzt auch mal dieses Jahr der gerechte Ausgleich. Deine Lieblingsteile 2016. Ja, also meine Lieblingsteile 2016, die sind ganz eindeutig meine zwei Strickjacken, weil die mega gut passen. Und das sage ich jetzt auch mal, wenn es ein bisschen, auch wenn es ein bisschen arrogant klingt, aber diese rote Strickjacke in dem Zopfmuster, die ist ganz genau so geworden, wie ich sie wollte, und sie passt zu mir. Und ja, das ist mein absolutes Lieblingsteil, die trage ich sehr gerne. Und dann habe ich ja noch eine dunkelblaue Strickjacke gemacht nach einem Drops-Muster. Das war, glaube ich, vor dem Podcast noch. Und die ist richtig schön warm und angenehm, und damit bin ich jetzt auch sehr zufrieden. Bei der habe ich ja, glaube ich, 12 Knöpfe von Hand eingenäht, nur um hinterher festzustellen, dass ich das nicht unbedingt gebraucht hätte, weil ich Jacken rational gesehen einfach nur anziehe wie ein Pullover. Aber es ist ein richtig schönes Teil geworden und da hat sich auch jeglicher Aufwand total gelohnt. Gut, dann komme ich mal zu dem nächsten Punkt. Der Stash 2016. Zu- oder Abnahmen? Ich weiß es nicht. Ich würde denken, dass ich bestimmt zugenommen habe. Ja. Also ich katalogisiere meinen Stash nicht bei Ravelry. Das wäre mir ehrlich gesagt zu nervig. Wenn ich ehrlich bin, möchte ich auch gar nicht so ganz genau wissen, wie viel Stash ich habe, weil ich mich nicht verpflichtet fühlen möchte, da jetzt unbedingt was runterzustricken. Also ich weiß, dass ich ganz, ganz, ganz, ganz, ganz viel Sockenwolle habe. Und von dem Deckenprojekt für meine Schwester sind jetzt auch noch Reste vorhanden. Aber ich sehe das mittlerweile einfach entspannt, weil Stricken was ist, was mich über die Jahre immer wieder begleitet. Und letzten Endes ist auch Stash so ein bisschen was. Ist ja auch gut, wenn man einen Vorrat hat, ne, für schlechte Zeiten. Und es ist jetzt in meinem Stash, glaube ich, nicht so viel, von dem ich sagen würde, das kann ich nicht mehr gebrauchen. Und das wird auch jetzt auch endlich mal entrümpelt. Von daher versuche ich da ein bisschen locker zu bleiben. Bei Pullovermengen an Garn ist es sowieso so, dass ich da nie mehr als ein oder zwei Mengen im Voraus kaufe, sodass sich da nicht zu viel anhäuft. Aber ansonsten, glaube ich, geht das schon noch. Deine Garnvorlieben 2016. Ja, so wahnsinnig viele neue Garne habe ich nicht entdeckt. Ich habe so ein Mohair-Garn entdeckt, das ich jetzt bald mal super gern verstricken möchte. Ansonsten habe ich dieses Jahr ganz, ganz viel mit Holzgarnen gestrickt. Das war aber eigentlich mehr Zufall als Absicht. Und ich finde auch nicht alle von denen so empfehlenswert. Aber auf jeden Fall mag ich die Holz Noble total gerne, wie ich schon erwähnt habe. Also die habe ich schon für meine eine Strickjacke mit einem anderen Garn zusammen verstrickt. Die verstricke ich jetzt wieder für eine Jacke. Daraus habe ich mir schon mal einen Clapoutier gestrickt. Und das war aber mit einer Noble, also auch mit Holz Noble, aber die gibt es auch nochmal als Cobweb. Und auch da habe ich nur beste Erfahrungen damit gemacht. Also vielleicht wird das eins meiner ersten Garne, die für mich so in so einer Art Klassiker-Sortiment für mich persönlich kommen. Also Standardgarn, genau, so ein Standardgarn für mich. Gab es Neuentdeckungen? Ja, also noch nicht verstrickt, aber tatsächlich bestellt habe ich jetzt endlich mal bei Colormart. Und zwar habe ich mir da eine dunkelblaue Wolle gesichert, die zu 70% aus Merino und zu 30% aus Kaschmir besteht. Und Colormart an sich finde ich eine total interessante Firma. Was ich richtig gut fand, war, ich konnte mir was in den Einkaufswagen quasi packen. Und dann hatte ich noch, ich glaube, eine Frist von ungefähr 30 Tagen, bis mir das wieder rausgenommen wurde aus meinem Einkaufswagen. Das heißt, ich hatte im Endeffekt 30 Tage Zeit, um nochmal zu sammeln, nochmal zu gucken, ob ich noch was mitbestellen möchte oder so. Das fand ich ein richtig entspanntes Einkaufen. Also ich habe dann zwar auch öfter mal, als nötig war, vielleicht in die Sonderangebote reingeguckt, weil man dann doch immer damit liebäugelt, sich vielleicht noch was dazu zu bestellen. Aber nee, also da bin ich schon drauf gespannt, es zu verarbeiten. Und wie gesagt, fand ich auch ein nettes Einkaufserlebnis. Wenn man das jetzt so nennen möchte, das hört sich gerade so ein bisschen komisch an. Und ansonsten, ja, Tini hat mich auf John Arbin und auf die Knit by Numbers Garne aufmerksam gemacht. Und da habe ich jetzt noch gar nichts bestellt. Ich möchte jetzt auch, kostet wahrscheinlich auch ewig viel, muss ich mich erstmal mit auseinandersetzen. Aber als Garne finde ich das erstmal so total interessant, weil man da eine ziemlich große Farbvielfalt geboten bekommt. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn das jetzt nicht Unsummen kostet, dass ich dann auch nochmal da bestelle und mal gucke, wenn das passende Projekt dann eben in Frage kommt. Ja, habe ich was ausgemistet? Nein, noch nicht. Ich habe das eigentlich seit Ewigkeiten vor, aber ich habe ein schlechtes Gewissen immer, wenn ich Sachen ausmiste, weil ich die Wolle, die ich ausmiste, halt nicht verbraucht habe. Und das fühlt sich für mich immer so ein bisschen dekadent an. Aber jetzt hat mich Tini auch aufmerksam gemacht auf so eine total coole Aktion, wo Wolle gebraucht wird. Und also jetzt steht hier auch schon die Kiste bereit. Und ich werde jetzt gleich mal meine Kommode durchgehen und ein Paket mit ein paar Sachen füllen. Und dann ist es auch gut. Also ich habe dieses Jahr mich auch echt bemüht, Reste zu verstricken. Und klar hätte ich noch mehr verstricken können. Aber ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, ein ganzes Jahr nur Reste zu verstricken, damit sie verstrickt sind. Es ist auch im Moment so, ich habe eine gut gefüllte Sockenschublade mal wieder. Also letztes Jahr habe ich viele Socken gestrickt und dieses Jahr war es ein paar Kniestrümpfe und zwei paar Socken. Und wenn ich ehrlich bin, Sockenstricken macht mir keinen Spaß und ich brauche auch im Moment keine Socken. Ich denke, ich werde für Freunde jetzt erstmal vielleicht nochmal Socken stricken. Aber Stricken ist auch mein Hobby und ist nicht dazu da. Also es ist mein Hobby, ich fühle mich gut dabei und ich möchte auch mal irgendwas haben, wo ich nicht so rational planen muss, so und so machst du das jetzt, sondern wo ich mich auch so ein bisschen austoben kann. Und so Sockenwolle wird auch nicht schlecht, da kann ich wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr stricken. Es wird immer genügend Menschen geben, die Socken brauchen. So. Ah, habt ihr mein schlechtes Gewissen gehört? Mann. Ja. Events und Aktionen. Deine Highlights. Also mein absolutes Highlight war das Leipziger Wollfest. Das war mein erstes Wollfest überhaupt und es war so schön. Es waren nur ein paar Stunden, aber es war so schön. Die Stimmung war so entspannt und überhaupt auch mal mit anderen Leuten zusammenzutreffen, die auch sich stundenlang über Wolle und übers Stricken und übers Spinnen unterhalten könnten. Das war super. Es hat so viel Spaß gemacht. Wenn ich das im Nachhinein gewusst hätte, dann wäre ich ja schon viel früher mal auf so ein Wollfest gefahren. Was mich halt immer abgehalten hat, war, dass ich im Prinzip gar nicht so versessen bin auf handgefärbte Garne. Und dann dachte ich immer, naja, und wenn du den nicht so viel kaufen willst, dann musst du da auch nicht unbedingt hin. Aber wie gesagt, ich finde einfach diese Gemeinschaft mal in echt zu erleben für einen Nachmittag, das war es allemal wert. Und ja, es war richtig, richtig schön. Auch die Stimmung. Also wir waren an den Ständen und man hat immer geguckt, dass man nicht in den anderen so reingerempelt ist. Oder wenn jemand irgendwo stand und hat geguckt, dann hat der oder diejenige immer noch mal Platz gelassen für die andere Person, dass die auch nach Möglichkeit sich umsehen kann. Also es war so eine richtig, wie soll ich das jetzt sagen? Also es war so ein bisschen so eine richtig, ja, nette Stimmung. Dieses gemeinsame sich erfreuen an einem Hobby, das war es, glaube ich, was auch alle so zusammengehalten hat. Im Nachhinein denke ich natürlich auch, dass ich das vielleicht ein bisschen verkläre. Ich war ja dann auch noch mal in Hamburg und da war es nicht ganz so, weil halt auch die Stände deutlich näher aneinander gerückt waren. Aber letzten Endes hat auch Hamburg total Spaß gemacht und ja, ich werde auf jeden Fall mir für 2017 vornehmen, mindestens ein Wollfest zu besuchen. Ja, habe ich neue Leute getroffen? Ja, ich habe ganz viele neue Leute getroffen. Ich habe erst überlegt, ob ich die alle bei Namen nenne, aber ich habe dann Angst, ehrlich gesagt, dass ich vielleicht jemanden vergesse oder dass ich jemanden gesehen habe, dessen Namen und Gesicht ich nicht zueinander zuordnen kann, und deswegen nenne ich jetzt erstmal keine Namen. Aber ich habe sowohl in Leipzig als auch in Hamburg mit total netten Leuten zusammengesitzt und gestrickt und gequatscht, und es hat Riesenspaß gemacht. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich eigentlich in diesem Podcast so ins Leben gerufen habe, weil es bei mir in der Nähe gar keine Strick-Community gibt. Und ich werde dieses Jahr auch wieder umziehen, von daher ist es jetzt, lohnt es sich nicht auch die Mühe, jetzt nochmal eine Strick-Community ins Leben zu rufen. Aber gerade wenn man sowas nicht vor Ort hat, wenn man keine Stricktreffen hat, dann weiß man sowas noch umso mehr zu schätzen. Ja, die weiteste Reise zu Craft-Events. Die weiteste Reise in Anführungsstrichen war Hamburg. Das war aber eigentlich auch okay, das waren 2-3 Stunden und mit dem Fernbus, also es war echt durchaus flexibel und bequem. Und ja, nächstes Jahr hoffe ich, dass ich vielleicht sogar mal an einem Strick-Workshop teilnehmen kann. Ich bin immer mal wieder am Gucken, auch bei Fadenliebe in Halle und so, die bietet ja, also ich weiß, dass da Vera Sanon und andere Strickdesigner schon waren und Workshops angeboten haben, und so ein bisschen die Idee schwirrt in meinem Hinterkopf, nächstes Jahr doch irgendwo nochmal zu so einem Workshop, an so einem Workshop teilzunehmen, weil ich glaube, dass man da auch nochmal ganz viel lernen kann. Mein Song des Jahres. Also einen Song des Jahres an sich gibt es bei mir nicht. Ich habe relativ, ja doch, ich habe schon ein bisschen Musik gehört, aber jetzt nicht ewig viel oder auch wenn, dann relativ selektiv. Also ich höre manchmal Musik so als Hintergrundrauschen am Computer. Aber was mir total gut gefallen hat, gefällt, ist das neue Album von Sia. Und um jetzt nochmal total in die Klischee-Kiste zu greifen, also ich stehe total auf das Lied Cheap Thrills. Ich kann mir das, ich weiß nicht wie oft, anhören, und ja, es macht einfach nur gute Laune. Ja, mein Buch des Jahres. Also ich habe dieses Jahr ganz gute Bücher gelesen und konnte mich jetzt nicht so richtig festlegen. Aber ich würde sagen, eines der besseren Bücher war auf jeden Fall Middlemarch von George Eliot. Das war ein richtig schönes Buch. Und was mir auch gut gefallen hat, ist The Golden Notebook von Doris Lessing. Das war auch richtig gut und hat nochmal richtig viel Gedankenfutter so gegeben. Und dann gibt es noch eine Kurzgeschichtensammlung von Barry Hannah, die ich so zwischenrein immer mal wieder gelesen habe. Die Kurzgeschichten oder der Band heißt Airships. Und ja, also manche oder alle Geschichten sind so ein bisschen düster und manche sind auch so ein bisschen klischeebeladen. Aber insgesamt auch, da waren auch richtig gute Sachen darunter. Dann die Fragen. 3 Dinge, die du nicht hättest missen wollen, und 3 Dinge, auf die du gut hättest verzichten können. Ja, da möchte ich jetzt gar nicht mal so genau drauf eingehen, weil ehrlich gesagt 2016 war nicht nur in politischer Hinsicht, sondern auch privat bei mir ein super turbulentes Jahr. Also, dass ich bestimmt auf beiden Seiten mehr als 3 Dinge nennen könnte. Ja, aber um das Ganze irgendwie zusammenzufassen, bin ich froh, wenn ich etwas Abstand gewinnen kann zu manchen Punkten, zu manchen Themen, und bin da auch gerade noch dabei, da ein bisschen Abstand zu gewinnen, und versuche auch gerade manche Dinge ein bisschen in einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und von daher möchte ich auch lieber erstmal auf die Beantwortung der Fragen verzichten. Was hast du 2016 Neues begonnen? Ja, den Podcast habe ich neu begonnen. Ich habe 2016 diesen Podcast neu begonnen und damit auch so ein bisschen mir, ja, nochmal so ein bisschen den Anschluss gefunden an andere Leute, die auch so gerne stricken und die sich auch so für dieses Hobby begeistern können. Und ja, dafür bin ich total dankbar. Wovon hast du dich 2016 getrennt? Ich glaube, ich habe mich von nichts getrennt. Ja, nö, von nichts. Hast du ein Motto oder Vorsätze für 2017? Und wenn ja, welche? Nein, also ich habe kein Motto. Und wenn ich ein Motto hätte, dann wäre es wahrscheinlich eher so dieses zu versuchen, ein bisschen im Fluss zu bleiben und Dinge einfach so zu nehmen, wie sie kommen und einfach auch irgendwie das Beste draus zu machen. Ja, das ist aber allgemein so ein bisschen meine Vorgehensweise seit einiger Zeit und momentan auch das, womit ich am besten fahre. Wenn du etwas sowas hättest, wie hat es mit deinem Motto und deinen Vorsätzen für dieses Jahr geklappt? Ja, ich hatte auch für dieses Jahr keine Vorsätze und ja, brauche ich nicht. Ist vielleicht auch besser, wenn man das nicht hat. Wenn man möchte, kann man im Moment sagen, dass mein Motto ist, Leben ohne Plan oder Leben so zu leben, dass die Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe, dass ich die lerne zu akzeptieren und dass ich trotzdem versuche, das Beste draus zu machen. Genau. Ja, und damit bin ich dann am Ende von meinem Podcast. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude damit oder auch konntet euch die Zeit ein bisschen vertreiben. Ich hoffe, dass ihr Zeit habt zu stricken, bis die Nadeln glühen. Und ich freue mich total darauf, im nächsten Jahr wieder mit euch zu tun zu haben oder vielleicht nochmal euch persönlich wiederzusehen. Und ja, wünsche euch noch alles Gute für die Feiertage und auch für das kommende Jahr.